Augen auf News. Full Forward Update vom 26.03.2012. Neues Finanzsystem läuft an. Ein Artikel von Politaya übersetzt. Wie bei allen Neuigkeiten, skeptisch bleiben bitte. Laut Aussagen von Vertretern der Dragon-Familie ist das neue Finanzsystem jetzt online und genügend Finanzmittel stehen entweder jetzt schon zur Verfügung oder werden bald verfügbar sein. Der letztendliche Sturz der kriminellen Kabale hat nun ernsthaft begonnen, wobei angeblich in den letzten Wochen allein 200 Spitzenbanker verhaftet wurden und 450 zurücktraten. Laut Quellen aus japanischen Regierungskreisen arbeitet Japan jetzt an den letzten Dokumenten, um die internationale Wirtschaftsplanungsbehörde aufzubauen. Die anfängliche Finanzierungssumme beläuft sich auf 10 Billionen Dollar. Das ist das 200-fache dessen, was die Weltbank jedes Jahr verleiht. Quellen aus Illuminatenkreisen und der White Dragon Society sagen, dass es am Dienstag, den 27.03.2012 japanischer Zeit, darüber und über einige andere Themen eine Ankündigung geben werde. Die Verhaftung von sehr hochgestellten Personen steht bevor. Die generelle Struktur der Finanzmafia und ihre Hauptanführer ist nun zu einem gewissen Ausmaß klar. So gehören die Führer der Rothschild-Dynastie dazu. Der Schweizer Zweig der Familie wird von David de Rothschild in Genf geleitet. Der französische Zweig von Guy de Rothschild, der deutsche Zweig von dem rothschildischen Familienmitglied und Hitlertochter Angela Merkel und der britische Zweig von Evelyn de Rothschild. In den USA ist JP Morgan die rothschildische Tarnorganisation. Das Rockefeller Familiensyndikat steht hinter Goldman Sachs und der Citibank als ihre großen Finanzinstrumentarien. Die Bank of America ist eine Tarnorganisation für den italienischen schwarzen Adel, der hinter dem Vatikan und der Mafia steht. Diese Organisation wiederum wurden zum Teil von Peter Hans Kolbenbach geführt, dem ehemaligen schwarzen Papst. Papst Malevolenz, der 16. Malevolenz heißt der Böswillige, ist ebenso ein wichtiges Mitglied der satanischen Gruppe. Die Nazi-Fraktion wird von Führer George Bush Senior geführt und Ben Bernanke ist sein Stellvertreter. Ihre chemisch-pharmazeutische Morddivision wird von Depot-Familie geführt. Die Bill and Melinda Gates Stiftung zwingt Familien in Afrika mit Waffengewalt dazu, der Sterilisation ihrer Töchter durch Impfung zuzustimmen. In Nordamerika und Asien finden die Sterilisation unter dem Deckmantel der Lüge statt, dass man die jungen Mädchen vor Gebärmutterkrebs schützen will. Mitteilung an Bill Gates: Deine Firma und Stiftung wird konfisziert und du wirst den Rest deines Lebens damit verbringen, Schadensersatz zu leisten. Die Regierung der Vereinigten Staaten ist von diesen und anderen Mafia-Familien und deren Stiftungsfront dermaßen kompromittiert, dass die kommenden US-Präsidentenwahlen nur einen Machtkampf zwischen den Chicago-Mob und dessen Kandidaten Mitt Romney und der Bush-Drogen-Mafia mit ihrem Mann Jeb Bush darstellt. Hoffentlich wird das neue Finanzsystem nach seiner Implementierung der ganzen Farce ein Ende setzen, sodass die Amerikaner ihre eigenen Führer auf der Basis echter Informationen in einer freien Presselandschaft wählen können. Wenn man einen Blick auf das Pentagon-Budget für das kommende Jahr wirft, so sieht man, dass viel Geld für die Finanzierung von Reservetruppen innerhalb der USA vorgesehen sind. Das bedeutet aber nicht, dass man die Internierung von normalen Amerikanern in den FEMA-Camps vorbereitet, wie viele fürchten. Im Gegenteil, Quellen aus dem Pentagon und der CIA sagen, das diene der Massenverhaftung von Agenten und Mitarbeitern der Kabale. Ein klares Zeichen des Wandels geschah am 20. April, als anstelle des Erdbebens, das Tokio treffen sollte, ein 7,4 Erdbeben Oaxaca in Mexiko traf, wo sich exakt zu diesem Zeitpunkt Obamas Tochter in den Ferien aufhielt. Außerdem wurde das Erdbeben vorher auf Pamphleten angekündigt, welche lokal verteilt worden waren. Das weist ganz klar darauf hin, dass die Gauner nicht mehr hart spielen. Ein weiteres Zeichen des Wandels war die öffentliche Zurechtweisung der von Obama, Clinton und der Kabale kontrollierten Medien, die eine erlogene Geschichte über die nukleare Gefahr aus Nordkorea veröffentlichten, obwohl Nordkorea bereits angekündigt hatte, die Entwicklung von Nuklearwaffen einzustellen. Auf der offiziellen chinesischen Regierungswebsite Xinhua wurde darauf hingewiesen, dass Nordkorea nicht auf der Tagesordnung des Gipfels für Nuklearsicherheit mit 50 teilnehmenden Nationen stehe, der diese Woche im koreanischen Seoul stattfindet. Der geheime Plan bei dem Treffen der 50 Nationen ist der Versuch, die 200 Tonnen Gold zu stehlen, welche sich in koreanischen Magazinen befindet. Der Diebstahl wird nicht gelingen, die Kabale wird den Gipfel mit leeren Händen verlassen. Es gab letzte Woche einen Haufen Spekulationen über einen Staatsstreich in China. Laut MI6-Quellen wurde der maoistische Agent der Kabale Bo Xilai von seiner Machtposition entfernt, nachdem man entdeckte, dass einer seiner Gefolgsmänner Instruktionen aus dem US-Konsulat in Chongqing entgegennahm. Mehr war da nicht. Gewährsleute der White Wagon Society berichten, dass China weiterhin auf dem Wege eines stabilen und harmonischen Regimewechsels sei, der später in diesem Jahr stattfindet. Das Gerede um einen masoistischen Staatsstreich wäre nichts anderes als ein Wunschgedanke der Kabale, der von ihren Medien verbreitet wurde. Wenn wir schon bei erfundenen Geschichten sind, die Gruppe der White Hats im Internet, die aus dem Bush-Agenten Mike Cottrell und dem auf Hawaii lebenden Danny Gamage besteht, hat eine lächerliche Verleumdung in die Welt gesetzt, so zum Beispiel, dass der Verfasser ein Klon sei. Größeren Schaden richten sie damit an, dass sie Lord Blackass vom britischen Oberhaus dazu brachten, die Geschichte mit den 15 Billionen Dollar zu glauben, die Blackass dann vor das House of Lords brachte. Das Oberhaus wird nun einen Alliierten der White Wagon Society vorladen. Er soll darüber aussagen, was wirklich in den Finanzkriegen vor sich geht. Der Finanzdistrikt von London geht weiteren Säuberungen entgegen und das Gerücht macht die Runde, dass Lord Sassoon tief fallen könnte. Die Untersuchungen könnten sogar bis in die königlichen Familien reichen. Meinen europäischen CIA-Quellen zufolge. Man nimmt an, dass in Japan der Status quo bis 31. März so bleibt, wie er ist, weil an diesem Datum das Fiskaljahr beendet und bis dahin in die Verwaltung und im Parlament viel Arbeit zu tun ist. Danach werden konkrete Verhandlungen zwischen dem Finanzministerium, der Bank von Japan, dem Büro des Premierministers und der Kaiserlichen Haushaltskommission wegen des Aufbaus der neuen internationalen Wirtschaftsplanungsbehörde stattfinden. Die japanischen Selbstverteidigungskräfte und die Verwaltung planen eine größere Säuberung, um die Marionetten der Kabale im japanischen Parlament, in den Banken, Konzernen und den Medien zu entfernen. Insgesamt sehen die Dinge sehr gut aus. Dennoch, solange wir den Schlüsselfiguren der Kabale nicht im Fernsehen dabei zuschauen können, wie sie ihr Geständnis ablegen, dürfen wir nicht selbstgefällig werden. Halten Sie Ihr Pulver trocken und seien Sie wachsam. Vielen Dank. Danke für die Übersetzung am Politeier.